mir drin. Oh yeah, oh yeah. Ich hab Gefühle, die halt ich nicht mehr hin. Oh no, oh no, oh no. Glaub mir, Verspätung hass ich sehr. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bevor du gehen willst, verspät ich mich nicht mehr. Oh no, oh no, oh no. Yeah, yeah, ich hab Gefühle, yeah. Jedes Jahr wundert mich, warum ich spielte. Wie kommst du an, was mir jemand mir erzählte, dass ich jemand suchte, der aussieht so wie du? Ich hab Gefühle, bis in mein Zehen brennt. Oh yeah, oh yeah. Ich hab Gefühle, die wohl ein jeder kennt. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, ich hab Gefühle, yeah. Jeder hatte schwere Jahre, jeder hatte gute Zeiten, jeder hatte einen Albtraum, jeder sah die Sonne scheinen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jeder hatte gute Jahre, jeder ließ sein Haar mal wallen. Jeder zog die Socken höher, jeder ließ den Fuß mal fallen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jeder hatte halt nur schwere Jahre, jeder hatte gute Zeiten. Jeder hatte einen Albtraum, jeder sah die Sonne scheinen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jeder hatte gute Jahre, jeder ließ sein Haar mal wallen. Jeder zog die Socken höher, jeder ließ den Fuß mal fallen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich hab Gefühle, Gefühle in mir drin. Oh yeah.